Kapitel 58. Unsere Entscheidung zu einem Lebensstil der Großzügigkeit. Als wir heirateten und anfingen, Gemeinden zu gründen, hatten wir wenig Geld. Normalerweise kamen wir gerade so durch den Monat, obwohl wir sehr auf unsere Ausgaben achteten und unser Essen sehr einfach war. Wir lebten in einer sehr kleinen, spärlich eingerichteten Wohnung und besaßen nicht viel. Aber wir hatten uns schon zu Beginn unserer Ehe entschieden, dass wir in unserem Leben großzügig sein wollten. Und wir wollten nicht nur so ganz allgemein großzügig sein, sondern wir wollten diese Großzügigkeit ganz bewusst ausleben. Also legten wir einen bestimmten Betrag fest, den wir im Laufe des Jahres noch zusätzlich zu unserem normalen Opfer für die Gemeinde weggeben wollten. Am Anfang war das nicht leicht für uns, weil jeder Cent zählte. Aber wir waren entschlossen zu glauben, was die Schrift sagte: Geben ist seliger als nehmen, und dementsprechend zu handeln. Über all die Jahre haben wir immer mehr gegeben. Es fühlt sich so gut an, wenn man sein Jahreseinkommen anschaut und sieht, dass man mehr weggegeben als behalten hat. Das ist echter Segen. Möchtest du auch gesegnet werden? Ich habe das Geheimnis eines gesegneten Lebens herausgefunden: Ich glaube, was der Herr Jesus gesagt hat und handle gemäß seiner Worte, geben ist seliger als nehmen. Das Neue Testament beschreibt sehr deutlich, warum wir Habsucht keinen Raum in unseren Herzen geben dürfen. In Epheser 5,5 heißt es: Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Die sich daraus ergebende Frage lautet: Was bedeutet Habsucht? Im Alten Testament bedeutet das hebräische Wort für Habsucht, etwas begehren. Im Neuen Testament verwendet das Griechische unterschiedliche Wörter. Das erste Wort für Habsucht ist das griechische Wort Pleonektes, was bedeutet, gierig sein nach mehr, gewinnsüchtig sein. Das zweite Wort, das im Griechischen verwendet wird, ist Epeitumo. Es bedeutet ein Verlangen nach etwas haben, etwas begehren, Lust auf etwas haben. Die Warnung vor Habsucht ist sogar in den 10 Geboten zu finden. In 2. Mose 20, 17 heißt es: Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wenn wir uns in der Welt umschauen, können wir sehen, dass es viele Probleme und Schmerzen gibt, die durch Habsucht verursacht worden sind. Etwas zu begehren, was andere haben, führt zu viel Leid, denn dieses Verlangen wird sich nie erfüllen. Aufgrund von Habsucht wurde ein junger Mann direkt vor unserem Wohnblock erschossen. Er wollte das Auto eines anderen haben und es stehlen. Er wurde vom Besitzer erwischt und erschossen. Das Neue Testament warnt auch sehr deutlich vor Habsucht, wenn es darum geht, Menschen zu lieben. Paulus sagt in Römer 13, 8-10: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus spricht in dieser Passage ganz spezifisch von: Du sollst nicht begehren. Er beendet diese Passage mit Vers 10, wo er sagt: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du andere Menschen wirklich liebst, wirst du nichts von dem begehren, was sie haben, sondern wirst dich mit ihnen zusammen darüber freuen, dass sie gesegnet sind.